Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 1 bis 5. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Denn wem die Gabe geschenkt wird, in anderen Sprachen zu reden, der spricht zu Gott, aber nicht zu Menschen, weil ihn niemand versteht. Er redet durch die Kraft des Geistes, aber es sind Geheimnisse, die er ausspricht. Wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen im Glauben an den Herrn zu wachsen und er ermutigt und tröstet sie. Wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Doch wer prophetisch redet, der stärkt die ganze Gemeinde. Ich wünschte, ihr alle hättet die Gabe, in Sprachen zu reden. Aber noch mehr wünschte ich, ihr könntet alle prophetisch reden. Denn die Gabe der Prophetie ist wichtiger und nützlicher als das Reden in Sprachen. Es sei denn, jemand erklärt den anderen, was es bedeutet, damit die ganze Gemeinde dadurch ermutigt wird. Gott segne dieses Wort. Verschiedene Gaben. In diesem Brief hier aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 14, lernen wir mehr über verschiedene Gaben, also gottgegebene Gaben. Und da geht es hier um die Prophetie und auch das Sprechen in anderen Sprachen. Ja? Und kurz nur mal zur Erklärung, was nun Prophetie bedeutet und andere Sprachen. Also andere Sprachen jetzt, das ist ein gottgegebenes Geschenk und ein bestimmtes Geschenk, was der Heilige Geist gibt. Und Menschen können dann in einer anderen Sprache sprechen sozusagen, aber die Sprache ist unverständlich. Also es ist keine Sprache, so wie wir es kennen, Englisch, Deutsch, Griechisch oder sowas in dem Sinne. Aber es ist einfach eine Sprache, eine Kommunikation mit Gott. Und das ist die Sprache. Und Sprache, dass man jemand diese Fähigkeit hat, dieses Geschenk, ist Gottes Gabe, heißt nun nicht, dass jemand erlöst ist. Also nur wenn man diese Gabe hat, bedeutet das, dass man erlöst ist. Ja? Das ist falsch. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die Prophetie ist etwas, wie es hier auch Paul schreibt, der Paulus, ist eben die Möglichkeit, sich um andere Menschen zu kümmern, zum Beispiel. Also Prophetie ist nicht Zukunftsvoraussagen, ja. Prophetie ist nicht, dass man ein Prophet ist. Prophetie ist nicht, dass man eine besondere, irgendwie gottgegebene Erfahrung hat und dass man dann irgendwie jetzt besonders heraussteht und dann irgendwie, irgendwie selber gottartig oder gottähnlich ist in irgendeiner Weise. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Stellt euch Prophetie vor wie etwas wie zum Beispiel, es ist auch nicht, dass man nun jetzt irgendwie Gedankenleser ist oder sowas. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Prophetie ist sowas wie, wenn man in der Glaubensgemeinde ist oder mit anderen Menschen, die Jesus Christus folgen, zusammenkommt oder mit jemand anderen spricht, einem Bruder oder Schwester in Christus, dass man dann zum Beispiel ja, mit ihnen spricht und auch einfach mit dem Herzen zuhört, welche Sorgen und Probleme auch, ja, Kummer vielleicht die Menschen haben und dass man dann weiter guckt, Mensch, wie kann ich den Menschen helfen, ja, und wenn ich nicht helfen kann, wer kann den Menschen helfen in dieser Situation? Sehr praktisch sein oder auch nochmal dann wieder zurück in die Bibel gehen oder zusammen die Bibel zu lesen oder zusammen zu beten, so, das ist Prophetie. Und Gottes gottgegebenen Gaben dienen immer dazu, ganz wichtig, jede gottgegebene Gabe, auch die anderen, die Paulus, von denen Paulus schreibt, auch im Korintherbrief, an anderer Stelle auch, dienen immer dazu, der Kirchengemeinde, also dem Körper Christus zu dienen, also die Glaubensgemeinde zu ermutigen und aufzubauen. Immer, ohne Ausnahme. Und deswegen ist dieses Sprachen, dieses in verschiedenen Sprachen zu reden, Englisch nennen wir das Speaking in Tongues, ist nur hilfreich, wenn jemand da ist, der das interpretieren kann, verstehen kann. Und das ist auch wieder ein Geschenk, ja, um das zu verstehen. Also das muss dann zusammenwirken und es dient letztendlich auch wieder darum, die ganze Gemeinde, ja, also die andere Christen aufzubauen, ja. Und das ist wichtig zu verstehen. Also das sind die verschiedenen Gaben. Und hier ist der Zusammenhang eben, dass Paulus die Korinther ermahnt, also was da passiert ist, dass da Leute einfach hier und da gesprochen haben, in verschiedenen Sprachen, und es war ein Chaos, ja. Und wenn jetzt jemand kommt, stellt euch das mal vor, also keiner hat interpretiert, hier haben Leute gesprochen, da sind Leute zusammengekommen als Glaubensgemeinschaft, und jemand von außen kam, der überhaupt nichts von Jesus Christus weiß oder gar nichts, hört sich das an, und es ist ein Chaos. Und das ist nun überhaupt nicht im Gottes Wille und Gottes Sinn. Und das hat überhaupt nichts mit Jesus Christus zu tun. Und Paulus hilft den Menschen jetzt, der Glaubensgemeinde da, das zu verstehen, dass all diese Gaben zusammenwirken, um die Gemeinde, also die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesus Christus, in Christus, den Körper Christus sozusagen, aufzubauen. Kirche ist, das sind wir, alle, die wir als Reuegesünder zu Christus kommen, und unser Anliegen ist, durch den Heiligen Geist anderen Menschen, andere Christen aufzubauen und zu helfen, wo wir können, und natürlich eben auch Leute, die noch nicht zu Christus gekommen sind, von der guten Nachricht zu erzählen, ja, also von unserem Jesus Christus, dass er auferstanden ist von den Toten und für unsere Sünden gestorben ist, ja, und dann auferstanden ist, zum Beispiel. Also, lasst euch da nicht in die Irre führen. Es gibt da leider Menschen, die dieses hier verzerren und die Gaben eben nicht dazu nutzen, Christus aufzubauen. Und das ist also in keinem Fall von Gott, sondern das ist eben etwas, für müsst ihr aufpassen. Einfach in unserer persönlichen Beziehung zu Christus, dann zeigt er uns dann, welche verschiedenen Gaben wir denn haben. Und es dient immer dazu, Christus zu dienen und andere Christen aufzubauen und zu helfen. Und das ist nicht selbst, kein Eigennutz ist da, niemals, da ist kein Eigennutz da. Und darauf kommt es an hier. Und lieber Jesus, wir danken dir für die verschiedenen Gaben. Erinnere uns immer daran, dass all diese Gaben Gott gegeben sind, wir, die wir als Reuegesünder zu dir kommen und in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen. Und diese Gaben immer dazu dienen, andere Menschen, andere Christen und Glaubensbrüder und Schwestern aufzubauen, im Körper und Geist Christus. Und darauf kommt es an. Wir danken dir, dass du uns hier diese Wahrheiten mitteilst aus dem Korintherbrief. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen und auch ihre verschiedenen Gaben in und durch Jesus Christus als Reuegesünder entdecken. Und auch nutzen, um dir zu dienen, unserem Jesus Christus. Und darauf kommt es an. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.